Es ist 9 Uhr. 88.3 Antenne Bad Kreuznach aktuell. Nachrichten aus der Rhein-Nahe-Region, Deutschland und der Welt. Mit Tim Grote, guten Morgen. Die Ungarn stimmen heute in einem Referendum über die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union ab. Mehr als 8 Millionen Menschen sollen die Frage beantworten, ob das Land an der von der EU beschlossenen Umverteilung von Schutzsuchenden teilnimmt. Die rechtskonservative Regierung von Ministerpräsident Orbán lehnt das ab und wirbt für ein Nein. Menschenrechtler werfen Orbán vor, mit der Kampagne gezielt Ängste in der Bevölkerung zu schüren. Umfragen sehen eine Mehrheit für sein Nein. Der Chef der spanischen sozialistischen Partei PSDE, Sánchez, ist zurückgetreten. Zuvor hatte mehr als die Hälfte der Parteiführung ihrem Vorsitzenden die Unterstützung verweigert. Sánchez war strikt gegen die Duldung einer Rechtsregierung. Seine Gegner plädierten dafür, die Blockadehaltung gegenüber Ministerpräsident Rajoy aufzugeben und so das seit Monaten andauernde politische Patt in Madrid zu beenden. Wird bis zum Monatsende keine Lösung gefunden, steht bereits die dritte Parlamentswahl in diesem Jahr in Spanien an. Mit Blick auf die geplante Pegida-Demonstration zur Einheitsfeier in Dresden ruft SPD-Bundestagsfraktionschef Oppermann zum Gegenprotest auf. Gerade am Tag der deutschen Einheit sollten wir Menschen mit Hass- und Hetzparolen ein klares Stoppschild entgegenhalten, sagte er der Bild am Sonntag. Die sächsische CDU kritisierte auch die angekündigten Demonstrationen von Linksradikalen. Zum Sport. Die Ergebnisse der Samstagsspiele in der Fußball-Bundesliga. München-Köln 1:1, Berlin-Hamburg 2:0, Ingolstadt-Hoffenheim 1:2, Darmstadt-Bremen 2:2, Freiburg-Frankfurt 1:0 und Leverkusen-Dortmund 2:0. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. Endlich Wochenende. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Sonntag. Das Wetter könnte besser sein, aber gemeinsam stehen wir das durch. Ich bin Frank Seckler und habe für Sie meine Kollegin Nina Liebold mit dabei. Die wird Ihnen in 20 Minuten verraten, was es aktuell so Cooles im Kino zu sehen gibt. Also auf jeden Fall dranbleiben. Und ansonsten habe ich für Sie natürlich wie immer die meiste Musik in ganz Rheinland-Pfalz im Gepäck. Und damit geht's jetzt auch direkt weiter. Schönen Sonntag Ihnen. Ich bin Frank Seckler. Hallo. Und schon geht's weiter mit viel mehr Musik. Denn wir spielen die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. Just not my style. was a friend of a friend of mine. I noticed her as she passed me by. She didn't even look me in the eye. I tried to think of things to say. I poured some wine, but she looked away. I didn't even talk to her that night. For a while, I thought I stood a chance. The way she smiled, so sweet. For a while, I thought I'd figured her out. That we were meant to be. But she said no, no. No, she just said no, no, she said no, no, no. People put me in my place. I felt the door slam in my face. Spent a long time standing in the rain. I've been on the losing end. All my dreams seem just pretend. Once or twice thought I would go insane. For a while, I swore I stood a chance. That I was back. But they said no, no, no, they just said no, no, they said no, no, no, no, they said no, no, no, they just said no, no, they said no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Funny how your worst mistake can lead you to your lucky break. It only made me who I am today. All the while, always stood a chance. I was asleep on my two feet. Took a while to figure it out. To see the forest for the trees. And now I know. Kirche bis zum Mäuseturm. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. CIA? So, du Nase. Jetzt sag doch mal einem Kopf wie mir, wie du das machst. Vor 14 Tagen in Marokko gewesen, letzte Woche in Portugal und jetzt in Dubai. Wie schafft es so ein kleiner Sesselpuper wie du? Na, mit Sonnenklar TV. Na, Sonnenklar. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Eine Woche Dubai schon ab 399 Euro. Sonnenklar TV. Ihr Reisesender. Auch online und im Sonnenklar TV Reisebüro. Sag mal, gehst du zur Intermod? Gehst du zur Intermod? Alter, gehen? Ich fahre. Intermod, 6. bis 9. Oktober in der Kölnmesse. Neueste Bikes, krasse Stuntshows, riesige Custom-Show. Das Motorradspektakel 2016. Infos und Tickets auf intermod.de. We are Anonymous. We are Legion. Expect us. Das ist eine Nachricht an den 8-jährigen Lukas, der gerade unsere Website gehackt hat. Lukas, bitte sei ein lieber Junge und gib die Anonymous-Seite wieder frei. Ja, wenn nicht, rufen wir deine Mutter an. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Wir spielen die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. Antenne Bad Kreuznach. 88,3. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that bunny, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Lately, eine Frau, die hat einen Job, da bin ich echt neidisch. Die guckt sich Kinofilme an und berichtet dann drüber. Das ist die Nina Liebold und die hat für sie mal rausgefunden, was für Filme so aktuell oder welcher Film aktuell so richtig im Trend liegt. Es ist der spektakulärste Fall der jüngeren Whistleblower-Geschichte. Ihre Regierung, was glauben Sie, wird die machen? Anklage erheben gemäß dem Antispionagegesetz. Erklären, ich hätte die nationale Sicherheit gefährdet und mich verteufeln und meine Freunde und Familie. Und mich ins Gefängnis stecken. Das heißt, im günstigsten Fall. Regisseur Oliver Stones Cyber-Polit-Thriller Snowden sichert sich Platz 5. Herzschmerz-Drama mit einer wunderbaren Leichtigkeit. Caroline Herfords Regiedebüt SMS für dich ist Balsam fürs geplagte Großstadtherz und holt sich Platz 4. Einmal im Jahr ist alles möglich. Der Horrorschocker The Purge Election Year holt sich mitten im amerikanischen Wahlkampf Platz 3. Eine bunt zusammengewürfelte Banditentruppe gibt es hier. Wir sind ja ein hübscher Haufen. Ich ein Südstaatler, Chesem aus dem Norden, Billy ein mysteriöser Chinese, ein betrunkener Ire, ein Texikaner, eine Frau und ihr jungscher Verehrer. Das wird kein gutes Ende nehmen. Ja, da hat er recht. Das starbesetzte Western-Remake Die glorreichen Sieben mit Chris Pratt und Denzel Washington sichert sich Platz 2. Die verrückte Komödie Bad Moms mit Mila Kunis als überforderte Working Mom landet auf Platz 1. Nina Liebold, Kinoredaktion. Die 88.3 Antenne Bad Kreuznach Cine News wurden präsentiert vom Cineplex. Du bist mein Kino. Ich lebe den Augenblick. Ich krieg nie genug. Frag mich nicht wie und wann, schalt den Sommer an. Wie schnell kann sich die Erde drehen? Für mich nie schnell genug. Nur zuschauen ist undenkbar, völlig sonnenklar. Ich lass mich nicht umdrehen, will weiter zu weit gehen. Ich bleib einfach so wie ich bin. Ich kriege nie genug vom Leben. Ich kriege nie genug, da geht noch mehr. Ich will alles auf einmal und nichts nur so halb. Nicht nur warten, bis etwas passiert. Ich kriege nie genug vom Leben. Ich kriege nie genug, bist du dabei. Ich will alles, was geht, wer gewinnt, nicht verliert. Ich such mir mein Paradies, wo die Sonne ewig scheint. Wie schön so ein Tag sein kann, das Leben strahlt mich an. Manches sind viel schneller satt, kann mir nicht passieren. Ich denke nicht oft, vielleicht, ich tu es lieber gleich. Ich lass mich nicht umdrehen, will weiter zu weit gehen. Ich bleib einfach so, wie ich bin. Ich kriege nie genug vom Leben. Ich kriege nie genug, da geht noch mehr. Ich will alles auf einmal und nicht nur so halb. Nicht nur warten, bis etwas passiert. Ich kriege nie genug vom Leben. Ich kriege nie genug, bist du dabei. Alles sehen, mich ausruhen kann ich noch bei Zeit im nächsten Leben. Kann mich oft nicht verstehen, doch das hält dann nur einen kleinen Moment lang. Ich kriege nie genug vom Leben, ich kriege nie genug, da geht noch mehr. Ich will alles auf einmal und nichts nur so halb, nicht nur warten, bis etwas passiert. Ich kriege nie genug. Ich kriege nie genug vom Leben. Ich kriege nie genug. Antenne Bad Kreuznach. People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Can you practice what you preaching? Would you turn the other cheek again? Mama, mama, mama, tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, father, father, help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Yeah, what's going on with the world, mama? Yeah, people living like they ain't got no mama. All distracted by the drama and attracted to the trauma, mama. I think they don't understand the concept or the meaning of karma. Where's the love? Overseas, yeah, they're trying to stop terrorism. Where's the love? Over here on the streets, the police shoot the people, put the bullets in them. Where's the love? But if you only got love for your own race, where's the love? Then you're gonna leave space for others to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Madness is what you demonstrate. And that's exactly how hate works and operates. Man, we gotta set it straight. Take control of your mind, just meditate. And let your soul just gravitate to the love so the whole world celebrating. People killing, people dying. Children hurting, I hear them crying. Would you turn the other cheek again? Mama, mama, mama, tell us what the hell is going on? Can't we all just get along? Father, father, father, help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Just ain't the same, always a change. Where's the love? New days are strange, just the world insane. Where's the love? Nation dropping bombs, killing our little ones. Where's the love? Ongoing suffering as the youth die young. Where's the love when a child gets murdered or a cop gets knocked down? Black lives not now, everybody matter to me. All racist, you don't like what I'm saying? Haterade, tall cases, everybody hates somebody. Guess we all racist, Black Eyed Peas do a song about love, and y'all hate this. All these protests with different color faces, we was all born with a heart, why we gotta chase it? And every time I look around, every time I look up, every time I look down, no one's on the common ground. And if you never speak truth, then you never know what love sounds. And if you never know love, then you never know God. Where's the love? Where's the love, y'all? I don't know. Where's the truth, y'all? I don't know. People killing, people dying. Children hurting, you hear them crying. Could you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, father, father, help us. Send some guidance from above. 'Cause people got me questioning. Where's the love? Where's the love? Love is the key. Where is the love? Love is the answer. Where's the love? Love is the solution. Where's the love? No, no. Where's the love? They don't want us to love. Where's the love? Love is powerful. Where's the love? Where's the love? My mama asked me why I never vote. 'Cause policemen want me dead and gone. That election looking like a joke. And the weed man still selling dope. Somebody gotta give these niggas hope. All he ever wanted was a smoke. Said he can't breathe with his hands in the air. Waiting on the ground, died from a choke. I feel the weight of the world on my shoulder. As I'm getting older, y'all, people get colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images, it's just my criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas. What happened to the love and the values of humanity? What happened to the love and the fairness and equality? Where's the love? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Where's the love? Lack of understanding leading us away from unity. Where's the love? In Rheinland-Pfalz. 88.3 Antenne Bad Kreuznach. I Climbing on trees, or through every emotion, when you know that they don't care, darling, that's when I'm with you, or I'll go with you anywhere. If you get up in a jet plane, or down in a submarine, if you get onto the next train, to somewhere you've never been, you wanna ride in a fast car and feel the wind in your hair, darling, just look beside you, or I'll go with you anywhere. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the night time when it's through. Oh, I'll go anywhere with you. If you get up in the hillside, if you ride out on the plains, if you go digging up dirt, if you go out dancing in the rain, if you go chasing in rainbows just to find the gold ain't there, darling, just look behind you, or I'll go with you anywhere. Darkest winter comes. Oh, and I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Oh, I'd go anywhere with you. Oh, and I will be with you when the darkest winter comes. I will be with you to feel the California sun. Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Oh, darling, I swear I'll go anywhere with you. Ich trage.

McDonald's setzt bei seinen Angeboten noch eins drauf. Diesen Dienstag und Mittwoch gibt's die neuesten Angebote zum Wochenstart. Und was bedeutet das für uns? Damit gibt's zum Wochenanfang noch mehr Produkte zum Knüllerpreis. Zum Beispiel diese Woche endlich wieder da. Mon Chéri, die 15-Stück-Packung nur 1,95 Euro. Und Hertha Finesse, verschiedene Sorten, die 100-Gramm-Packung nur 1,39 Euro. Kaufland, hier bin ich richtig. Und nun zum Wetter. Ein großes Tiefpreisgebiet zieht am Sonntag über die Region. Die weiteren Aussichten für alle Skonto-Kunden? Heiter und super günstig. Der Skonto-Super-Sparsonntag ist da. Mit 20% Rabatt auf einen Artikel Ihrer Wahl. Außer auf bereits reduzierte Ware und Toppreise. Und der sensationellen 36 Monate 0,nix Finanzierung. 3 Jahre keine Zinsen zahlen. Jetzt schnell mitsparen und Schnäppchen machen. Heute bei Skonto. Dem Möbeldiscounter in Simmern. Von 13 bis 18 Uhr. 88,3. I don't know how or where to start. Here we're standing again, and I see now from where we are that our road has come to an end. Though we've come this far, I don't know why, but I still can't see who you are. I don't want you to cry. Dreams. But we come 88.3 Antenne Bad Kreuznach. Wir spielen die meiste Musik in Rheinland-Pfalz. Heute nicht, ich schau morgen nochmal nach, ob die Sterne nicht doch anders stehen, yeah. Frag mich nicht, hab es so perfektioniert, allen Fragen aus dem Weg zu gehen, yeah. Ich pass nicht ins Bild, gehör hier nicht hin, was ihr nicht versteht, ist nach dem Rausch, frisst mich die Nüchternheit auf. Egal wie ich's dreh und wende, ich geh Hand in Hand mit Ethanol ins Niemandsland. Ich brauch einen Waldbrand, bis in meine Haut, brenn mich aus, mach, dass ich neu beginnen kann. Ich renn durch das Chaos, lösch alles aus, steh aus der Asche wieder auf. Ich brauch einen Waldbrand. Frage mich, was passieren muss, damit ich auch so taubstumm durch das Leben geh wie ihr. Frag mich nicht, wie lang genau das schon so ist, ich kann mich nicht entsinnen, ich glaub sowas schon immer. Ich pass nicht ins Bild, gehör hier nicht hin, was ihr nicht versteht, ist nach dem Rausch, frisst mich die Realität auf. Und egal wie ich dreh und wende, ich geh Hand in Hand mit meinen Dämonen ins Niemandsland. Ich brauch einen Waldbrand, bis in meine Haut, brenn mich aus, mach, dass ich neu beginnen kann. Ich renn durch das Chaos, lösch alles aus, steh aus der Asche wieder auf. Bis in meine Haut, brenn mich aus, mach, dass ich neu beginnen kann. Ich renn durch das Chaos, lösch alles aus, steh aus der Asche wieder auf. Hand in meine Haut, brenn mich aus, mach, dass ich neu beginnen kann. Ich renn durch das Chaos, lösch alles aus, steh aus der Asche wieder auf. Ich brauch einen Waldbrand, Hand in meine Haut, brenn mich aus, mach, dass ich neu beginnen kann. Ich renn durch das Chaos, lösch alles aus, steh aus der Asche wieder auf. I know.